Radio Korax. Widerhall, das Halle-Magazin auf Radio Korax. Ja, bis gerade habt ihr noch die Peisnitz-Gespräche gehört, aber jetzt sind wir hier live on air beim Widerhall auf der 95,9 bei Radio Korax. Ich bin Hannes und ich moderiere heute den Widerhall und erstmal möchte ich euch jetzt einen kleinen Überblick darüber verschaffen, was wir heute so vorhaben. Wir haben nämlich auch wieder ganz viele tolle Sachen vorbereitet. Einsteigen wollen wir gleich mit einem Live-Gespräch über das Nachtentfalter-Symposium des Netzwerks der Musikveranstaltenden in Halle. Das findet nämlich dieses Wochenende statt. Und wir wollen euch dann auch noch ein paar Veranstaltungen empfehlen, wo ihr heute noch hingehen könnt, die ihr euch heute noch anschauen könnt. Danach haben wir einen Beitrag über die Kerzendemos. Das war eine Reihe von Demonstrationen in Leipzig, die zum Ende der DDR stattgefunden haben. Und da haben Leute für Freiheit und gegen Krieg demonstriert. Und das hat heute eben Jahrestag, deshalb haben wir da einen kleinen Beitrag für euch. Danach wollen wir über Arbeitskämpfe in Myanmar sprechen, die im Zuge des Lieferkettengesetzes stattfinden. Und als letztes haben wir ein Gespräch mit Stefan Trübi vorbereitet über seine Veranstaltungsreihe Rechte Räume, die sich damit beschäftigt, wie sich rechte Architektur auch zunutze machen. Aber als allererstes wollen wir jetzt erstmal mit einem Song einsteigen. Da habe ich To the Middle of Nowhere mitgebracht von Westbam und Inga Humpe. Und ja, Inga Humpe singt in diesem Song und die meisten kennen sie wahrscheinlich nicht unter ihrem bürgerlichen Namen, sondern als Frontsängerin ihrer Band Zweiraumwohnung. Los geht's. Thank you. Das war To the Middle of Nowhere von Westbam und Inga Humpe. Ich habe jetzt zwei Gäste im Studio. Am Freitag und Samstag soll sich in Halle nämlich die Nacht entfalten. Das Netzwerk Musikveranstalten Halle e.V. lädt ins Lichthaus Halle zu einem kostenfreien zweitägigen Symposium unter dem Motto Nachtentfalter, Symposium für Musikkultur in Halle ein. Geplant sind Panels, Gespräche, praxisnahe Workshops und Impulse zur Zukunft der Musikkultur in Halle. Darüber sprechen wir jetzt mit Verena Zimmermann und Oskar Baron vom Netzwerk Musikveranstalten e.V., die jetzt bei mir live im Studio sind. Einen schönen guten Abend und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Hallöchen. Wie seid ihr denn auf die Idee des Nachtentfalter-Symposiums gekommen? Also im Allgemeinen gab es im letzten Jahr schon ein ähnliches Format, was von Nadja Schmidt, die damals die Koordination für das Netzwerk Musikveranstalten übernommen hat, damals noch als IG, das hieß Kultur-Know-how. Es war die Idee, sozusagen eine Art Tagung zu organisieren, wo Veranstaltende zusammenkommen können, wo Interessierte rund um das Thema Musik- und Clubkulturleben der Stadt sich vernetzen können, sich weiterbilden können, in Austausch treten können, sich kennenlernen können. Und darauf baut sozusagen das Nachtentfalter-Symposium auf. Wir wollen ein verstetigtes Programm umsetzen. Also das ist jetzt das erste Jahr, dass wir das als eingetragener Verein umsetzen unter dem Namen Nachtentfalter-Symposium. Und da kommt das sozusagen her. Der Wunsch dahinter ist eigentlich immer noch der gleiche, zu sagen, wir sehen gerade den akuten Bedarf, auch sich innerhalb der Musikkulturszene zu vernetzen und in Austausch zu treten, auch über Halle hinaus. Und das wollen wir damit versuchen und hoffen, dass es uns gelingt. An wen genau richtet sich denn das Symposium? Das Ganze richtet sich an alle Musikschaffende, alle Veranstaltenden und auch alle Menschen, die einmal in die Szene hineingucken möchten, in das nachtkulturelle Leben. Genau, prinzipiell alle, die es interessiert, können sehr gerne vorbeikommen. Gleichzeitig richtet sich das aber auch noch an Verwaltungspersonen aus der Stadt, die auch herzlich dazu eingeladen sind. Und vor allen Dingen auch an alle neu Zugezogenen, die wissen wollen, was in Halle eigentlich so geht. Klingt ja ziemlich interessant. Ich werde auf jeden Fall dabei sein am Wochenende, glaube ich. Welche Problemstellungen seht ihr denn gerade in der Musikkultur in der Stadt? Where to start? Ich glaube, ich kann diese Frage jetzt gar nicht in Gänze beantworten, aber im Allgemeinen haben wir natürlich zum einen einen akuten Raummangel. Wir haben Finanzierungsprobleme, die unterschiedlichster Art sind und auch unterschiedlichster Größe, aber alles in allem ist es so, dass natürlich Clubkultur nicht als Kultur in dem Sinne anerkannt ist und damit auch nicht förderwürdig. Das heißt, Fördertöpfe anzuzapfen für Menschen, die clubkulturelle Arbeit machen, ist total schwierig. Die Nebenkosten sind gestiegen, die Personalkosten sind gestiegen und werden auch weiter steigen. Es gibt Raummangel für Clubkulturorte und Musikveranstaltungen, auch im öffentlichen Raum. Das sind jetzt nur ein paar der Probleme, die gerade aktuell in Stadt sind. Und natürlich merken wir das alle, wir haben auch eine Abnahme von Kulturorten, gerade auch von Musikveranstaltungsorten in der Stadt, was wir natürlich mit großer Sorge wahrnehmen und gerne ändern möchten. Ja, das Endlos macht ja auch Anfang nächsten Jahres zu, habe ich mitbekommen. Ist sehr schade. Aber erstmal möchte ich noch mal wissen, was mit dem Programmpunkt Finde deine Szene auf sich hat. Jawohl, also ich darf das mit meinem Praktikumskollegen Matteo zusammenführen. Da sind alle Menschen aus der nachtkulturellen Szene eingeladen. Wir wollen ein bisschen Spaß zusammen haben. Wir wollen uns weiter vernetzen und über ein kleines Bingo-Spiel kennenlernen. Und gerade, wie Verena auch schon gesagt hat, auch für neu Zugezogene ist das super interessant. Dort könnt ihr einfach mal verschiedenste Akteurinnen im Raum Halle in der Musikszene kennenlernen und euch mit denen vernetzen, unterhalten und vielleicht euren eigenen Einstieg finden. Es war ja gerade schon die Rede vom Raummangel. Wird denn das Freiraumbüro Halle, das sich ja auch mit genau dieser Problematik beschäftigt, am Wochenende auch dabei sein? Wir hoffen. Also die Einladungen sind rausgeschickt. Aber es gibt jetzt kein extra Panel, wo die vertreten sind. Aber wir haben natürlich für die nächsten Jahre auch noch viel zu tun und arbeiten auch mit dem Freiraumbüro immer wieder zusammen. Und genau, die werden vielleicht da sein, aber kommt vorbei und schaut selber. Verantwortliche der Stadtverwaltung sollen ja ebenfalls vor Ort sein. Wie nehmt ihr denn Akteure oder Akteurinnen der Stadt im bisherigen Dialog wahr? Wir sind gefördert von dem Fachbereich Kultur und vom Fachbereich Stadtentwicklung. Und mit den beiden Fachbereichen sind wir auch im regen Austausch über das, was gerade auch in der musikveranstaltenden Szene stattfindet. Gleichzeitig sind wir auch gerade dabei, mit unterschiedlichen AkteurInnen aus der Stadtverwaltung zusammenzukommen, um das Thema Spontanpartys und Freiflächen zu verhandeln, zu besprechen, was gibt es für Bedarfe, was gibt es auch für Probleme, die beachtet werden müssen, um im besten Falle neue Bedingungen zu schaffen, die für alle Beteiligten positiv sind und auch ein Veranstalten weiterhin ermöglichen unter Bedingungen, die auch veranstaltungstechnisch passen. Und diesbezüglich haben wir auch auf dem Symposium explizit die Verwaltung eingeladen und mit Panels rund um das Thema Freiraum verhandeln und auch das Veranstalten in der Innenstadt positioniert, wo auch ein Austausch möglich ist. Wir haben verschiedene Vertreterinnen auch der Verwaltung da vor Ort, wo auch ja, kollektive Veranstaltende sich austauschen können und auch einfach mal Fragen stellen können. Es ist uns wichtig, dass auch da ein Einblick sozusagen innerhalb der Verwaltungsstrukturen gegeben wird, um auch zu verstehen, wie diese ganzen Prozesse da auch laufen. Abschließend möchte ich euch noch fragen, was wünscht ihr euch denn konkret für die Musikkultur in Halle für die Zukunft? Willst du anfangen? Klar. Grundsätzlich natürlich, wir haben sehr viel darüber gesprochen, wären einfach neu geschaffene oder auch wieder aufgebaute Räume super schön, um mehr Kultur in die Stadt wieder zu bringen, aufleben zu lassen, Menschen zu halten, das fördern zu lassen, sich mehr zu vernetzen, Hand in Hand zu arbeiten, sowohl mit der Verwaltung als auch untereinander, die KünstlerInnen, die Kollektive, die VeranstalterInnen. Und ich wünsche mir auf jeden Fall auch noch mehr Zusammenhalt untereinander. Ich glaube, auch mit Hinblick darauf, wie sich auch eine Landesregierung im nächsten Jahr verändern wird hier in Sachsen-Anhalt, müssen wir einfach zusammenhalten. Wir müssen uns stärken für die Kulturarbeit, die wir machen. Und da wünsche ich mir einfach, dass das passiert. Und ich wünsche mir auch, dass mehr Menschen auch daran sich beteiligen in ihren Veranstaltungskontexten, sich mit Schutzstrukturen, mit Flinterbookings und mit Awareness-Strukturen auseinanderzusetzen. Habt ihr zum Abschluss vielleicht noch ein paar Highlights vom Wochenende, was so ansteht? Sehr viele natürlich. Also eins haben wir schon besprochen, Finde deine Szene. Ich freue mich da schon total drauf, weil ich glaube, es wird ein total gutes Zusammenkommen von Szene, Angehörigen der Stadt und darüber hinaus. Wir haben ein Panel, was sich wo ClubbetreiberInnen zusammenkommen, wo aus unterschiedlichen Städten und da geht es halt so ein bisschen darum, hinter die Kulissen zu gucken, was bedeutet es, einen Club zu betreiben, was sind gerade Herausforderungen, was sind so neue Projekte, die angeplant sind, auch angelehnt an die aktuelle Situation, die immer noch ein neues Ausgehverhalten mit sich führt. Das bringt mich auch zu einem weiteren Höhepunkt, den Oskar vielleicht kurz vorstellen kann, rund um... Genau. Die Generation Z und wie die das Clubleben beeinflusst. Denn die Generation Z ist die gerade feiern geht, die sich in den Clubs aufhält. Und es ist einfach interessant, wie man mit den Herausforderungen klarkommt, die vielleicht auch die Corona-Pandemie in die Feierkultur der Generation Z reingebracht hat. Was dort vielleicht Strategien sind, welche Probleme wie gelöst werden können. Genau. Und vielleicht noch ganz praktische Sachen. Also wir haben auch Workshops zum Thema, wie baue ich eine Anlage auf, wie gründe ich einen Verein und aber auch ein ganz tolles Vorstellung eines alternativen Finanzierungsmodells für Clubs und Live-Musikspielstätten anhand vom Fairtix Club Euro Modell aus Leipzig. Ja, danke für das Interview. Das waren Verena Zimmermann und Oskar Baron vom Netzwerk Musikveranstaltende Halle e.V. Von Freitag bis Samstag veranstaltet das Netzwerk im Lichthaus in Halle in der 3 Hauptstraße 3 das kostenfreie Nachtentfalter-Symposium unter dem Motto Nachtentfalter – Symposium für Musikkultur in Halle. Mehr Informationen zum Programm findet ihr auf dem Instagram-Kanal von Musikveranstaltende Halle, alles zusammengeschrieben, und auch bald unter musikinhalle.de. Jetzt sogar schon. Jetzt könnt ihr das auch schon da sehen. Okay. Ja, vielen Dank für eure Zeit, Oskar und Verena, und viel Erfolg für das Symposium. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns, wenn ihr alle vorbeikommt. Bis dahin. Und ich habe euch jetzt noch ein bisschen Musik mitgebracht. Und zwar gibt es von Underworld jetzt 2 Months Off. Allerdings die kurze Version, die nämlich nicht 9 Minuten geht, sondern nur ein bisschen weniger als 4 Minuten. Viel Spaß dabei. You bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in. There was a little drawing of a heart next to that, followed by an exclamation mark. The back of his was covered in stuff like, Brian is not a very nice guy, but Alex is so nice. And that had an exclamation thing too. It was just silly crap. He hit the spot. And he let himself be drawn in. Come on. Ja, das war gerade Raiden von der japanischen Elektrogruppe Yellow Magic Orchestra. Und ja, der Song ist auch schon ganz schön alt, von Ende der 70er ist der. Aber ich finde, er macht richtig geile Stimmung und Motivation. So, jetzt wollen wir uns aber nicht mit Ende der 70er beschäftigen, sondern mit heute. Ich will euch nämlich noch ein paar Tipps geben, was ihr heute noch so Cooles in Halle machen könnt. Heute Abend. Im Landesmuseum für Vorgeschichte gibt es heute einen interessanten Vortrag zu hören. Seit dem 28. Juni läuft da schon die Ausstellung Klöster geplündert in den Wirren der Bauernaufstände, die sich mit dem Deutschen Bauernkrieg von 1524-25 beschäftigt. Der Deutsche Bauernkrieg gilt als eine der größten Volksaufstände vor der Französischen Revolution. Heute Abend hält die Historikerin und Expertin auf dem Gebiet, Professor Dr. Dr. H.C. Linde Roper von der Universität Oxford, einen Vortrag zu dem Thema unter dem Titel »Bei Gottes Wort stehen – Der Bauernkrieg als religiöse Bewegung«. Heute von 18.30 bis 19.30 Uhr im Hörsaal des Landesmuseums für Vorgeschichte. Der Zugang ist barrierefrei und erfolgt über den Seiteneingang auf der Höhe der Straßenbahnhaltestelle. Der Eintritt ist frei, fotografieren während des Vortrags ist allerdings ausdrücklich nicht erlaubt. Im Puschkino kann man heute Abend den Dokumentarfilm Cow sehen, also wie Kuh nur auf Englisch. Auf einem mittelgroßen Bauernhof im ländlichen Kent unweit Londons lebt die Milchkuh Luma unter hunderten anderen Kühen. Über 4 Jahre hinweg begleitet Regisseurin Andrea Arnold in ihrem ersten und bislang einzigen Dokumentarfilm die ungewöhnliche Protagonistin und gibt damit einen einzigartigen Einblick in das Leben einer Milchkuh und den Alltag in Milchbetrieben. Wir begegnen Luma auf Augenhöhe, hören sie schnaufen, atmen, muhen, erleben sie beim Melken und bei der Geburt ihres Kalbes. Cow ist ein Film für die große Leinwand, getragen von einer gewaltigen, soghaften Soundkulisse, die fast ohne menschliche Worte auskommt. Der Film wird heute Abend in seiner Originalsprache, also Englisch, mit deutschen Untertiteln gezeigt. Vor dem Film wird es noch eine kleine Einführung geben und nach dem Film gibt es dann noch ein Gespräch über den Film. Heute Abend ab 20 Uhr im Puschkino in Halle. Ja, und eine letzte haben wir noch. Heute Abend ist nämlich wieder Chaos-Treff im Eigenbaukombinat Halle. Das Chaos-Treff Halle ist der regionale Treffpunkt für Interessierte und Mitglieder des Chaos Computer Club e.V., der größten Hackervereinigung Europas. Jeden Dienstag trifft sich der Chaos-Treff in offener Runde zum Basteln, Diskutieren, Hacken und Weltverbessern. Themen sind unter anderem Technik, Linux, Netzpolitik, Open Source, Netzwerke, Server, Cyberspace, Vernetzung, Programmierung, Medienkunst, OpenBDS, Free Software, Open Data, Aktivismus, Workshop, Bash, WLAN, Debian, Firewall, VPN, Protest, Infrastruktur, Gesellschaft, Mikrocontroller, Fotografie, Freifunk, Kreative, Creative Commons, Assembler, Videokunst, System, Administration, Support und freies Wissen. Es ist also extrem vielfältig, wie ihr hören könnt. Und ja, heute ab 19 Uhr beim Eigenbaukombinat in der Landsberger Straße 3. Der Zugang zu dem Treffen ist gratis und ohne Anmeldung, also ihr könnt da einfach hinkommen und euch das mal anschauen. Ich kann es sehr empfehlen, die Leute dort, die ich bis jetzt getroffen habe, waren alle sehr nett. So, jetzt wollen wir nochmal einen Song hören. Und zwar wollen wir jetzt My Heart Belongs to the North hören von E-Rang. Das ist so Dungeon-Synth, so ein bisschen, ja, böse Zungen würden sagen, Hintergrundmusik. Aber ich finde, den kann man sich auch sehr gut im Vordergrund anhören. Viel Spaß. Thank you. Das war My Heart Belongs to the North. Und mit Musik wollen wir auch direkt weitermachen. Und zwar gibt es jetzt gleich als nächstes den Track Jealous von Echo 2K. Mir ist tatsächlich vorhin erst das erste Mal aufgefallen, dass die Schreibweise die französische Schreibweise ist. Also Jealous wird auf Französisch, hat die gleiche Bedeutung, aber wird ein kleines bisschen anders geschrieben. Das E ist nämlich an einer anderen Stelle. Also vielleicht ist es auch Jalouse. Auf jeden Fall hören wir jetzt diesen Song von Echo 2K von seiner selbstproduzierten EP. Everybody knows your business. You don't have to act different around us. I heard you wanna be rich, Chris. Go endless, go heaven. You don't have to act so jealous. I can tell by the way you look at us. And you want something you won't get, huh? Oh, honey, you had more than enough. Why you gotta act so jealous? Want it, you want it, you want it, you want it. Hell, it's always look so precious. Want it, you want it, you want it, you want it. Why you gotta act so headless? You want it, you want it, you want it, you want it. Nothing much, nothing special. You want it, you want it, you want it, you want it. You want it, you want it, you want it, you want it, you want it, you want it, you want it. Too much, you want it, you want it, you want it, you want it, you want it, you want it, you want it. Too much, you want it, you want it, you want it, you want it, you want it, you want it, you want it. Too much, you want it, you want it, you want it, you want it, you want it, you want it, you want it. Too much. Why you gotta act so jealous? So toxic, so precious. Why you gotta act so headless? It's nothing special. You don't have to act so jealous. I can tell by the way you look at us. And you want something you won't get, huh? By the way you look at us, and you want something you won't get, huh? Oh, have you had more than enough? Don't you wish me luck? Love me or love me not? You love to act so jealous. Care what happens to us? I'm on you either way. It doesn't have to be like this. And I don't wanna be your dream boy anymore. Ja, das war gerade Jealous von Echo 2K, vom Schweden Echo 2K. Allerdings singt er auf Englisch und benennt seine Titel offensichtlich in Französisch. Der Song kommt von seiner PXE-EP, die er komplett selber produziert hat und die ja durchgehend diesen noisigen Klang hat. Muss man drauf stehen, glaube ich, aber ich stehe drauf, deshalb habe ich es euch gerade vorgespielt. Ja, als nächstes werfen wir jetzt einen Blick in die Vergangenheit und zwar nach Leipzig im Jahr 1983 und stellen fest, dass es zwischen damals und heute erstaunliche Parallelen gibt. Gerade heute vor 42 Jahren, nämlich am 18. November 1983, versammelten sich kurz vor 19 Uhr ca. 30 Jugendliche in der Petersstraße vor dem Kino Kapitol und entzündeten schweigend im Kreis sitzend ihre Kerzen. Es war der Eröffnungstag der 26. Dokumentar- und Kurzfilmwoche, die unter dem Motto Filme der Welt für den Frieden der Welt stattfand. Gleichzeitig sollte es der Höhepunkt mehrerer Demonstrationen für Abrüstung und Frieden werden, die in den vorangegangenen Tagen stattfanden. Die Leipziger Volkspolizei war allerdings auf diesen stillen Protest vorbereitet und löste innerhalb von 10 Minuten die Versammlung auf. 18 Personen wurden festgenommen. Das Kreisgericht Leipzig verurteilte im Frühjahr 1984 6 Demonstranten zu Gefängnisstrafen zwischen 10 Monaten und 2 Jahren. Lediglich eine Verurteilung wurde zur Bewährung ausgesetzt. Mit diesem geschichtlichen Ereignis, den sogenannten Kerzendemos, einer gewaltfreien Mahnwache für den Frieden durch junge Menschen, hat sich unter anderem die Autorin und Museologin Ariane Zabel beschäftigt. Vor 2 Jahren gab sie Radio Blau ein Interview zu den damaligen Geschehnissen und den aktuellen Erkenntnissen darüber. Zunächst erläuterte sie, welche politischen Hintergründe die Kerzendemos 1983 hatten. Der politische Hintergrund dieser Kerzendemos war im Grunde genommen das weltweite Wettrüsten. Also es ist ein ziemlich komplexes Thema, sozusagen diese Strategie der Abschreckung durch die beiden Supermächte Sowjetunion und USA. Also auf die Modernisierung sowjetischer Mittelstreckenraketen auf dem Gebiet der DDR am Ende der 70er Jahre reagierte dann die USA mit der Stationierung von Atomraketen in Westeuropa. Und das beförderte einfach das Entstehen einer Friedensbewegung, an der sich vorrangig junge Menschen beteiligten. Und in der DDR konnte sich diese Friedensbewegung zunächst nur in den geschützten Räumen der Kirche entwickeln. Ja, und dann gab es, wie du es schon gerade gesagt hast, diese Friedensdekade, also die Idee, mit einer Friedenswoche ein Zeichen gegen die Aufrüstung zu setzen. Das war sozusagen die Jugendarbeit der evangelischen Kirche. Also die 10 Tage vor Buß- und Bettag im November sollten gezielt genutzt werden. Und da wurden eben Zeiten und Räume geschaffen, um über Frieden nachzudenken, über Friedensarbeit zu diskutieren und dafür zu beten. Und es kennen wahrscheinlich alle auch dieses Symbol der Friedensbewegung, die Schwerter zu Flugscharen, dieses Logo, was große Probleme mit sich brachte, wenn man das an seiner Kleidung aufgenäht hatte. Und es gab dann also viele Kerzendemos, die der vom 18.11. vorangingen. Die fanden an verschiedenen Orten in Leipzig statt, also wie zum Beispiel auf dem Marktplatz oder am Bachdenkmal auf dem Thomaskirchhof. Und die hatten eigentlich alle unterschiedliche Motivationen vielleicht auch, unterschiedliche Teilnehmende auf jeden Fall und gingen vorwiegend von diesen täglichen Friedensgottesdiensten in der Nikolaikirche, in der Thomaskirche aus. Was kann man trotzdem so über die Beteiligten sagen? Waren das so Friedensbewegte? Kann man das trotzdem irgendwie einfassen? Waren das bestimmte Gruppen vielleicht in der Kirche, die auch mit da zu identifizieren gewesen wären? Wie würdest du das beschreiben? Das weiß ich gar nicht ganz genau, da habe ich nicht viele Informationen drüber, weil wir nur die Zeitzeugen vom 18.11. interviewt haben. Einer der Beteiligten, der am 12.11. mit auf dem Marktplatz dabei war, das war also ein Jugendmitarbeiter der Kirche, der Thomaskirche, der hat dort auf jeden Fall mit teilgenommen. Ansonsten sehr viele junge Menschen, auch Minderjährige durchaus, die ja vorwiegend, glaube ich, aus diesen Friedensgebeten rauskam und dann mit dorthin gegangen sind. Also es waren noch unterschiedliche Größenordnungen dieser Demos von, sag mal, 20 bis 80 Personen tatsächlich. Das müssen wir auch noch beschreiben. Was haben die dann eigentlich gemacht? Also Kerzendemos, sie hatten Kerzen. Was haben sie getan? Im Grunde genommen nicht viel. Sie haben eine Kerze angezündet und sich schweigend irgendwo hingestellt, meistens im Kreis. Also vom 12.11. gibt es tatsächlich ein rares Foto, wo wer auch immer, also das MFS sicherlich von irgendeinem Gebäude aus ein Foto gemacht hat und da stehen also die Personen wirklich schweigend in einem großen Kreis und halten eine Kerze vor sich. Einer der Beteiligten, Bernd Stracke von der Punkband Lattentat, der damals eben auch so in einer Punkband gesungen hat, der hat das auch in so einem Buch in Haare auf Krawall beschrieben. Der war nämlich mit dabei, wurde auch verhaftet. Was hast du über die Motive herausgefunden? Also gibt es da auch verschiedene Motive, dann teilzunehmen? Oder war das dann so, hast du darüber was dann in das der Zeitzeugengespräche geführt? Ja. Hast du über diese Motive, dran teilzunehmen, was rausgefunden? Ja, definitiv. Wir haben ja 4 Teilnehmer dieser Demo vom 18.11. interviewt und noch 2, die aus dem Freundeskreis stammen oder in irgendeiner Form beteiligt waren sozusagen. Und unsere Interviews zeigen eigentlich, dass für jede Person es ganz individuelle Gründe doch gab, daran teilzunehmen. Also so allgemein kann man das nicht sagen. Also viele von den Demonstranten sind eigentlich schon seit Jahren immer wieder in Konflikt mit den DDR-Behörden gekommen. Also manche allein durch ihr Aussehen, lange Haare, haben sie gesagt, wurde man immer wieder festgehalten, Ausweis, Punks, einen Parker zu tragen oder was auch immer. Aber ich denke, grundsätzlich kann man sagen, dass die Demonstranten einen offenen und einen öffentlichen Diskurs wollten über die gesellschaftlichen Probleme in der DDR. Sie wollten mehr persönliche Freiheit. Sie wollten freiwillig vor allen Dingen darüber entscheiden können, ob sie den Wehrdienst leisten oder nicht. Und sie waren überwiegend pazifistisch eingestellt. Diese Jugendlichen, die sich den 18.11. für ihre Demonstration ausgesucht haben, das war ja der Eröffnungstag der 26. Dokumentar- und Kurzfilmwoche, also der Doc-Filmwoche, die im Leipziger Kinokapitol stattfand. Und diesen Ort haben sie sich deswegen ausgewählt, weil einerseits natürlich an dem Abend möglichst viele ausländische Gäste und Journalisten auf so eine Aktion dann aufmerksam werden würden. Und es war auch die Hoffnung damit verbunden, dass im Kontext dieses Festivals und durch diese ganze Öffentlichkeit sozusagen man auf eine gewisse Art und Weise vor Strafmaßnahmen geschützt ist. Ne? Also im Grunde genommen hatte ja diese Doc-Filmwoche den Titel Filme der Welt für den Frieden der Welt. Ist ja ein guter Ort, um für den Frieden zu protestieren. Es haben auf jeden Fall die Zeitzeugen auch gesagt, so ungefähr, wenn wir gewusst hätten, dass es so eskaliert, dann hätten wir es vielleicht gar nicht gemacht oder in anderer Form gemacht. Also es war so, dass sich kurz vor 19 Uhr ca. 30 Jugendliche vor diesem Kino versammelt haben. 19:30 wäre also diese Eröffnung gewesen und da kamen gerade all diese Besucher. Und dann haben sie sich im Grunde genommen wirklich im Kreis versammelt und schweigend ihre Kerzen angezündet, sich da hingesetzt, hingehockt und diese Kerzen vor sich hingestellt. Und dann war es Horst Schumann persönlich, also der erste Sekretär der Leipziger SED-Bezirksleitung, der auf dem Weg ins Kapitol war zu dieser Eröffnung und an diesen Demonstranten vorbeikam und selbst die ersten Kerzen ausgetreten hat. Und ja, dann wurden die Jugendlichen natürlich aufgefordert, sich zu erheben, die Straße zu räumen. Und die haben einfach nicht reagiert. Manche haben versucht, die Kerzen wieder anzuzünden. Und dann entwickelte sich ein Handgemenge, was also ziemlich brutal ausging. Also die Zeitzeugen berichten wirklich an den Füßen übers Pflaster gezogen worden zu sein. Einer klammerte sich an einen Laternenmast fest. Und mehrere Beamten versuchten dann, ihn dort wegzureißen. Und unter den Demonstranten waren auch zwei schwangere Frauen. Die wurden also auch einfach so auf diesen LKW draufgeworfen und mit abgeführt. Ja, also es waren insgesamt wohl war ein Riesenaufgebot dieser Leipziger Volkspolizei. Also die war darauf vorbereitet. Hat keine 10 Minuten gedauert, dann wurde das Ganze aufgelöst. 18 Personen wurden zugeführt. Und dann kamen also 9 ohne weitere Strafen auch kurzfristig wieder frei. Darunter waren auch mehrere Minderjährige und diese 2 schwangeren Frauen. Und weitere Demonstranten sind mit einer Ordnungsstrafe von 300 Mark belegt worden. Und 7 Personen blieben dann erstmal in dieser Untersuchungshaft. Dann wurde natürlich ermittelt und alles Mögliche versucht, diesen Jugendlichen vorzuwerfen, also Zusammenrottung, Rauditum, Widerstand gegen staatliche Maßnahmen und sowas. Und schließlich wurde also wirklich ein Exempel statuiert. Im Frühjahr 1984 gab es den Gerichtsprozess, also es gab 2 Gerichtsprozesse, aber 6 Demonstranten wurden dann also zu Gefängnisstrafen von 10 Monaten und bis zu 2 Jahren verurteilt. Und nur eine Verurteilung wurde zur Bewährung ausgesetzt. Jetzt geschah das ja alles auch in der Fußgängerzone sozusagen. Das Kapitol liegt da mitten in der Fußgängerzone. Und es war auch ein internationales Treffen von Filmschaffenden sozusagen, die Doc-Woche. Hat das dann auch zu einer Solidarisierung so on the spot geführt, dass sich Leute auch direkt dann da gesagt haben, hier, so geht das nicht. Das ist ja ganz schön brutal, wie da mit diesen Jugendlichen, die eigentlich nur eine Kerze halten, umgegangen wird. Ja, also darüber wissen wir noch nicht so sehr viel, aber es gibt auf jeden Fall Berichte darüber, dass es da eine Solidarisierung gab. Ja, also es waren ja nun mal sehr, sehr viele internationale Journalisten und Journalistinnen da, die das beobachtet haben, Doc-Gäste sozusagen. Die haben auf jeden Fall erstmal für Wirbel gesorgt und ja, bildeten ein Komitee, was bei dieser Doc-Film-Festivalleitung gegen diese Verhaftung protestierte und da auch ein Gespräch verlangte und eine Informationsveranstaltung fand statt. Es gab in Leipzig auch wohl Versuche von Personen, die wir nicht kennen und nicht ermitteln konnten, die in den nächsten Tagen so nochmal aus Protest demonstrieren wollten, aber es gab eine große Polizeipräsenz und das wurde alles auch super schnell aufgelöst oder die haben sich gar nicht erst getraut, dann wirklich auch nochmal eine Kerze anzuzünden oder sowas. Es gingen auch Flugblätter herum, es gab einzelne Briefe oder Schreiben von Personen und das Große war dann natürlich so dieses mediale Interesse. Also es wurde in den westeuropäischen Medien sehr viel darüber berichtet. Der Spiegel berichtete, die Taz, die Süddeutsche Zeitung, ja, Und viele DDR-Bürger haben erst durch diese Westmedien überhaupt davon erfahren. Und schließlich sah sich dann auch die DDR-Propagandasendung Der Schwarze Kanal dazu bemüßigt, über diese Kerzendemo zu berichten. Wie hat sich die Kirche dann verhalten? Das ist ja schließlich auch aus der Friedensdekade ein bisschen mit hervorgegangen. Hat sich die Kirche dazu irgendwie positioniert? Da weiß ich tatsächlich noch gar nicht viel drüber. Ich weiß von diesem einen Zeitzeugen, der ja Kirchenmitarbeiter war, dass er natürlich sich persönlich da auch nochmal engagiert hat und die Verwandten besucht hat, die er gekannt hat oder beziehungsweise die Beteiligten geguckt hat, sind die noch in Untersuchungshaft oder nicht? Kann man was für die tun? Kann man einen Anwalt engagieren? Und was auch interessant ist, denke ich, das auch nochmal so zum Thema Solidarisierung, dass viele aus dem Freundeskreis, zwei also auch unserer Zeitzeugen, an der Urteilsverkündung teilgenommen haben. Also die sind da explizit hingegangen, weil sie wussten, die Urteilsverkündung muss öffentlich sein. Die Begründung dann schon wieder nicht und auch das vorher die Verhandlung nicht, aber zu diesem Ereignis sind sie also dorthin gegangen und haben sich dort wirklich gezeigt und auch waren auch laut und haben natürlich auch diese Verabschiedungsszenen dann nochmal mitgekriegt, weil dann die Verurteilten wie in so einem Spalier also durch sie durchgeführt wurden. Denke ich, ist auch ein sehr krasses Ereignis gewesen, ja. Im Nachhinein war das ja vielleicht auch einer der Schritte, ja, die dann zu 89 ein bisschen mit hingeführt haben. Aber das kann man nur so aus dem Nachhinein wahrscheinlich sagen. Denkst du, dass es auch zu einer Politisierung vielleicht von Einzelnen geführt hat, die dann über die Solidarität mit eben Gefangenen sich politisiert haben weiter? Weißt du darüber was? Also im kollektiven Gedächtnis, sage ich jetzt mal, dieser Leipziger oppositionellen Szenen, wirkte das Ereignis definitiv und wirkte nach. Also keiner hatte so ein brutales Vorgehen der Staatsmacht gegen einen friedlichen Protest für möglich gehalten. Und ich denke oder ich vermute, dass diese völlig überzogenen Haftstrafen dann aber auch für einige Zeit abgeschreckt haben, also gemeinschaftlich öffentlich zu protestieren. Es geht jetzt wirklich um die Öffentlichkeitswirksamkeit, sage ich mal, weil sich erst 1986, 87 dann wieder oppositionelle Gruppen konstituiert haben, die für ihre Aktionen auch diesen öffentlichen Raum nutzten und dann eben maßgeblich zum Sturz der SED beitrugen. Wir hörten ein Gespräch mit der Autorin und Museologin Ariane Zabel, die unter anderem die Gespräche mit Zeitzeuginnen über die Kerzendemos 1983 in Leipzig forschte. Am 18. November 1983, also genau vor 42 Jahren, hatten sich mehrheitlich Jugendliche in der Stadt versammelt, um schweigend und mit Kerzenlicht gegen Aufrüstung, gegen Wehrpflicht und für den Frieden zu protestieren. Ein gewaltfreier Protest, der unter der SED-Diktatur völlig unverhältnismäßige Strafen nach sich zog. Ja, und wir wollen jetzt wieder mit ein bisschen Musik weitermachen. Da habe ich euch ein ganz besonderes Schmankerl mitgebracht. Dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar habe ich am Wochenende nach einem Film gesucht, den ich beim Einschlafen gucken kann. Also, das muss ein Film sein, der nicht zu spannend ist, aber auch nicht zu langweilig und wo ich nicht wirklich großes Interesse habe, den nochmal ganz zu gucken. Und da bin ich auf einen James-Bond-Film gestoßen, und zwar den von 2002, Stirb an einem anderen Tag heißt der. An dieser Stelle möchte ich diesen Film nicht empfehlen. Der ist wirklich deutlich schlechter, als ich ihn in Erinnerung habe, als ich ihn als kleiner Junge mal geschaut habe. Aber ein Highlight hatte dieser Film trotzdem für mich. Ich musste nämlich in der Opening-Sequenz ein bisschen lachen, als der, also James-Bond-Filme haben ja immer so ein längeres Intro mit einem bestimmten Song und so ganz coolen Visualisierungen und so. Und den Song von Stirb an einem anderen Tag hören wir jetzt. Das ist nämlich von Madonna, Die Another Day. Und ich fand irgendwie, dass der gar nicht zu dem Vibe von einem James-Bond-Film gepasst hat. Aber das muss letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Wir hören jetzt Die Another Day von Madonna. I'm gonna wake secret. I'm gonna close my body. Das war Die Another Day von Madonna. Ein Song, der zwar sehr cool ist, aber wie ich finde, irgendwie sehr unpassend für einen James-Bond-Film. Naja, mit Musik wollen wir jetzt auch direkt nochmal weitermachen. Und zwar habe ich euch noch den Track Narcos oder Narkose, aber mit C geschrieben, von Meteor mitgebracht. Den hören wir jetzt. Viel Spaß. Thank you. there's something new. Widerhall, das Halle-Magazin auf Radio Korax. Ja, wir sind hier immer noch beim Widerhall. Die erste Stunde ist jetzt schon vorbei, aber bleibt dran, weil die zweite Stunde wird mindestens genauso cool. Wir haben auch in der zweiten Hälfte wieder ein paar tolle Themen für euch. Und zwar gibt es gleich einen Beitrag zu den Arbeitskämpfen in Myanmar wegen des Lieferkettengesetzes. Und danach haben wir noch ein Gespräch mit Stefan Trübi über die Veranstaltungsreihe Rechte Räume, wo er sich damit beschäftigt, wie rechte Akteure in architektonischem und städtebaulichem Terrain eine Hegemonie erlangen wollen. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit Myanmar. Erst kürzlich konnte man in den Nachrichten lesen, dass das Lieferkettengesetz mal wieder verwässert wurde. Das EU-Parlament entschärft das Lieferketten Das EU-Parlament entschärft Lieferkettenrichtlinien, schreibt die Tagesschau am 13. November. Es soll nun nur noch für Unternehmen, die mehr als 5000 Mitarbeiterinnen haben, gelten, dass das konkret das Leben von Arbeiterinnen in Ländern mit niedrigen Arbeitsrechten beeinflusst, kann in der Flut an Nachrichten leicht an einem vorbeirauschen. Gerade Frauen stehen oft am Anfang von Lieferketten, so zum Beispiel in der Textilindustrie. In Myanmar stellen sie oft tabuisierte Themen für Frauengesundheit in den Mittelpunkt einer internationalen Kampagne. Sie prangern fehlende Hygiene, fehlende Ruheräume und übergangene Arbeitstage an. Im Zuge des feministischen Kampftages am 8. März konnte so eine öffentliche Aufmerksamkeit erreicht werden, die Fabrikbesitzer ernsthaft unter Druck gesetzt hat, Arbeitsbedingungen zu verbessern. Im nächsten Beitrag hört ihr, wie Arbeitskämpfe in einer Militärdiktatur aussehen können und was die Kampagne Menstruationsprodukte für alle mit Lieferketten zu tun hat. Das und mehr erklärt uns der Gewerkschaftsaktivist Toni Huber aus Myanmar im Gespräch mit der Serie Süd-Nordfunk von Radio Dreieckland. Stell dir vor, du bist schwanger. Dir ist schlecht. Du musst oft Pausen machen, um etwas zu essen oder zu trinken. Du musst auch öfter zur Toilette. Du schläfst schlecht. Du bist erschöpft und müde. Du darfst aber keine zusätzlichen Pausen machen. Du musst deine Arbeitsquote erfüllen. Am Ende riskierst du deinen Arbeitsplatz. Klingt unmenschlich, ist aber Realität für die Näherinnen in Fabriken in Myanmar, die Kleidung herstellen, die wir hier in diesen Läden kaufen können. So oder so ähnlich hat es auf Kundgebungen am 8. März, dem feministischen Kampftag, in vielen Städten in verschiedenen Ländern der Welt geklungen. International vernetzte Gewerkschaften hatten die Kampagne Menstruationsprodukte für alle zur Unterstützung der Arbeitskämpfe der TextilarbeiterInnen in Myanmar organisiert. Denn deren Arbeitsbedingungen sind oft noch bestimmt von niedrigen Löhnen, kaum Urlaub und einer 6-Tage-Woche, wobei sie fast täglich Überstunden machen müssen. Myanmar ist ein Produktionsstandort der globalen Textilindustrie. Die große Mehrheit der dort Beschäftigten sind junge Frauen. In der Kampagne stand das Thema Frauengesundheit im Mittelpunkt. Das Ziel war, Druck zu machen am Ende der Lieferkette, um die Arbeitsbedingungen in den Fabriken zu verbessern. Toni ist Gewerkschaftsaktivistin der VAU, was für Freie ArbeiterInnenunion steht. Seit dem Militärputsch 2021, vor 4 Jahren, ist die Inflationsrate sehr hoch im Land. Das heißt, Produkte des täglichen Bedarfs sind wahnsinnig viel teurer geworden. Menstruationsprodukte sind inzwischen 4-mal so teuer wie vor 4 Jahren noch. Das heißt, viele ArbeiterInnen können sich die nicht mehr leisten. Auch die Arbeitsbedingungen haben sich seit dem Putsch verschlechtert. Viele benutzen Stoffreste, nähen sich daraus Binden, was halt zu Infektionen und Allergien führen kann. Dementsprechend haben unsere Kontakte vor Ort dieses Thema erstmal auf die Karte gesetzt, weil sie gesagt haben, das ist ein großes Problem, was eben Frauengesundheit auch betrifft. Sie haben zum einen die Forderung, dass Menschen, die ihre Menstruation haben, zum einen entweder Menstruationsprodukte von den Fabrikbesitzern gestellt kriegen sollten oder eine zusätzliche Vergütung dafür bekommen, damit sie sich die leisten können. Sie fordern aber auch mehr Pausenzeiten für menstruierende und schwangere Menschen, weniger Zielvorgaben, weil die sehr hart sind. Also da wird dann gesagt, so und so viel Stück müsst ihr pro Tag oder pro Stunde schaffen. Das ist eine sehr harte Arbeit. Viele müssen den ganzen Tag sitzen. Dann sind die sanitären Anlagen sehr, sehr dreckig. Der Müll wird nicht regelmäßig rausgebracht. Die Toiletten sind dreckig. Es gibt kein sauberes Trinkwasser zum Händewaschen. Das heißt, das ist eingebettet in größere Forderungen, die an die Fabrikbesitzer und auch an die Marken, die dort produzieren lassen, gerichtet sind. Die Arbeitsgruppe Asien, der VAU, gehört zur International Confederation of Labour, kurz ICL, dem globalen Zusammenschluss revolutionärer Basisgewerkschaften mit mehr als 25.000 Mitgliedern. Innerhalb dieser Föderation organisiert die Federation of General Workers Myanmar, FGWM, die Kampagne Menstruationsprodukte für alle, um Druck auf die Textilindustrie in Myanmar auszuüben. Ja, es gibt nach wie vor Arbeitskämpfe, was schon beeindruckend ist, weil eben Rechte von ArbeiterInnen sehr beschnitten wurden, seitdem die Junta wieder an der Macht ist, also seit dem Putsch 2021. Es sind Gewerkschaften für illegal erklärt worden, die Repression ist sehr hoch und das heißt, dass Fabrikbesitzer auch immer mal wieder das Militär einfach zur Unterstützung rufen. Wenn sie sagen, oh, hier ist jemand aufmüpfig, dann kommt das Militär. Es ist in der Regel Einschüchterung, es hat aber Verhaftungen gegeben, auch in Arbeitskämpfen, die wir mit begleitet oder mitverfolgt haben. Das passiert nicht immer, aber diese Gefahr ist eben immer da und trotzdem wehren sich die Leute und organisieren sich. Die Gewerkschaften agieren aus dem Untergrund heraus und versuchen eben immer in irgendeiner Form ihre Mitglieder zu unterstützen. Teilweise dann auch, wenn Mitglieder verhaftet werden, dass die Familien weiter unterstützt werden, weil dann natürlich der Hauptverdiener weg ist. Auch in einem vergangenen Fundraising von uns haben wir auch Familien von verhafteten GewerkschafterInnen unterstützt. Teilweise müssen sie in den Untergrund gehen, sich verstecken, dann müssen Safe Houses bezahlt werden. Die Fabrikbesitzer sind ja auch darauf angewiesen, dass die Leute dort arbeiten. Insofern ist es eben immer so ein bisschen so ein gefährliches Spiel, das eine starke Repression droht und trotzdem kann auch auf Forderungen immer wieder eingegangen werden. Und wir haben nur die Erfahrung gemacht, dass die Leute zwar vorsichtig sein müssen und es sicherlich nicht immer so aussieht, wie wenn hier gestreikt wird, aber es doch eben immer wieder punktuell auch Arbeitskämpfe gibt. Myanmar ist etwa doppelt so groß wie Deutschland und hat 55 Millionen EinwohnerInnen. Die Konflikte innerhalb des südostasiatischen Landes gehen auf die Annexion durch die Briten zurück, die sehr unterschiedliche Ethnien zunächst als Teil von Britisch-Indien und später als Kolonie Burma in eine plural-koloniale Gesellschaft zwangen. Bis 1948 war das Land eine britische Kolonie. 1962 gab es den ersten Militärputsch. Seitdem war Myanmar die meiste Zeit über von einer Militärdiktatur beherrscht. Nach dem letzten Militärputsch 2021 gab es fast 30.000 politisch motivierte Festnahmen und mehr als 6.600 Tote. Im ländlichen Raum gibt es von unterschiedlichen Widerstandsgruppen kontrollierte Gebiete. 2021 hat sich das Militär an die Macht geputscht. Man muss dazu sagen, dass es seit der Kolonialzeit bis 1948 die meiste Zeit eine Militärdiktatur in Myanmar gegeben hat. Es gab dann eine Öffnung von circa 10 Jahren. Derzeit hat sich so das Internet noch mal stärker verbreitet im Land. Und eben so eine jüngere Generation, ich sag mal die, die zwischen 2011 und 2021 vielleicht 13 bis 23 Jahre alt waren, die eine ganz andere Hoffnung für ihre Zukunft hatten, auch wenn das keine freie Gesellschaft oder eine Demokratie in dem Sinne, wie wir sie kennen, war. Aber es hat sozusagen eine Öffnung gegeben, die es vorher nicht gegeben hat. Bis 2011 galt Myanmar als mit das geschlossenste Land nach Nordkorea. Also es gab nicht viel Bewegung und auch eben kaum Internet im Land. Und die Menschen, die eben in dieser Zeit so groß geworden sind und so ein bisschen Demokratiebewegung mitgemacht haben, die haben eben gesagt, wir wollen uns das nicht mehr bieten lassen, diesen Militärputsch. Wir wollen unsere Freiheit, wir wollen für unsere Zukunft kämpfen. Und die sind massiv auf die Straße gegangen, auch nicht nur die, auch andere Generationen. Es hat sich so entwickelt, dass es erst sehr, sehr große Demonstrationen gegeben hat. Dann gab es einen Generalstreik, wo auch BusfahrerInnen, TextilarbeiterInnen, ÄrztInnen, Verwaltungsangestellte, die haben da alle mitgemacht. Und als das alles nichts genützt hat, sind immer mehr Menschen in den Dschungel gegangen, haben sich mit dem bewaffneten Widerstand angeschlossen. Es gibt ethnische Minderheiten in Myanmar, die schon seit Jahrzehnten im bewaffneten Widerstand gegen die Mehrheitsgesellschaft sind. Und da haben sich teilweise die jungen Leute dann an der Waffe ausbilden lassen und haben die sogenannten PDF-Einheiten gegründet, also die People's Defense Forces. Das sind schon die überwiegende Mehrheit junge Leute, die gesagt haben, wir kämpfen für unsere Zukunft, für Menschenrechte. Und es sind eben keine Berufssoldaten vorher gewesen, die haben sich ein Jahr vorher nicht vorstellen können, jemals eine Waffe in die Hand zu nehmen, sondern Leute, die Model werden wollten, zur Schauspielschule gegangen sind, die GrafikdesignerInnen waren oder Kurierfahrerinnen, und die haben eben gesagt, ich will nicht kämpfen, ich will kein Berufssoldat sein, aber unter diesen Bedingungen kämpfe ich für Menschenrechte und eine föderale Demokratie im Land, wo wir eigentlich mit allen ethnischen Gruppen, die es in Myanmar gibt, gemeinsam eine föderale Demokratie aufbauen wollen. Es gibt unter diesen 134 oder 145 ethnischen Minderheiten, die in Myanmar registriert sind, gibt es die Karenni, von denen habe ich jetzt schon öfter gehört, dass sie versuchen, parallel zu diesem Bürgerkrieg, der da tobt, daran zu arbeiten, eine Gesellschaft wieder aufzubauen und eben erstmal nicht nur im Widerstand zu kämpfen. Und das tun sie, oder sie versuchen, das nach basisdemokratischen Ideen aufzubauen. Wir haben auch eigentlich eine 30-prozentige Frauenquote. Sie sagen auch, natürlich haben wir das noch nicht alles zu 100% so umgesetzt, aber das ist das, was sie anstreben. Das ist schon auf jeden Fall eine sehr interessante Bewegung, die auch lockere Kontakte nach Rojava hat, also zu der kurdischen Bewegung. Es ist auf jeden Fall etwas Spannendes, was da passiert, weil das gar nicht so selbstverständlich ist, dass sich diese Verwaltungsstrukturen so alternativ in so Autonomiegebieten so aufbauen. Es ist durchaus auch ein Kampf gegen ein patriarchales System. Die Junta steht massiv für ein patriarchales System und dagegen wird gekämpft. Und deswegen geht es schon auch immer darum, dass auch Frauen in dem Widerstandskampf beteiligt sind, auch wenn es nicht 50-50 ist. Die Idee ist schon, eine gleichberechtigte Gesellschaft aufzubauen. Dass internationale Solidarität eine Waffe sein kann, beweist der Erfolg der Kampagne der Gewerkschaften der Textilarbeiterinnen FGWM in Myanmar, die dazu führte, dass es Fabriken gibt, in denen ihre Forderungen durchgesetzt werden konnten. Mein Name ist Mai Su Lu. Ich arbeite in der Hang Kai-Fabrik Myanmar und bin Kassenwartin der Fabrikgewerkschaft. Ich bin auch Mitglied des FGWN-Frauenausschusses. FGWN steht für Federation of General Workers Myanmar. Wir haben nach der Kampagne zum 8. März, dem feministischen Kampftag, viele Verbesserungen erreicht. Innerhalb von 10 Tagen nach der internationalen Kampagne besuchte ein Prüfungsteam mit ÄrztInnen die Fabrik. Sie führten eine umfassende Untersuchung zu den hygienischen Zuständen in der Fabrik durch und haben auch geprüft, ob Medikamente und Menstruationsbinden bereitgestellt werden. Wir haben jetzt genug Medikamente und eine engagierte Ärztin wurde für 3 Tage in der Woche eingestellt. Die Toiletten werden täglich geputzt. Es wurden Ventilatoren installiert und es gibt genügend Seife und Handtrockner. Für die menstruierenden Frauen wurde ein Ruheraum eingerichtet und ein 2. Raum für Mütter zum Stillen mit einem Kühlschrank, um die Muttermilch zu kühlen. Die Fabrikleitung kündigte die Änderung kürzlich für alle an. Diese vielen Verbesserungen wurden durch die internationale Kampagne der Gewerkschaften anlässlich des 8. März erreicht. Am 8. Mai kam wieder ein Prüfungsteam mit ÄrztInnen, um zu untersuchen, ob unsere Forderungen konsequent umgesetzt wurden. Für die Unterstützung der Kampagne zum 8. März möchte ich mich bei unseren internationalen GewerkschaftskollegInnen und Freundinnen bedanken. Musik Das war ein Gespräch mit der Gewerkschaftsaktivistin Toni Huber aus Myanmar über den Kampf um bessere Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie aus der Serie Süd-Nordfunk von Radio Dreieckland. Und wir machen jetzt wieder mit ein bisschen Musik weiter. Und zwar aus dem Jahr 2000 von Deichkind, von ihrem ersten Studioalbum, hören wir jetzt Komm schon. Komm schon, bitte, bitte sag mir doch, wie heißt die Band, die die Party rockt? Deichkind. Toll, woher weißt du das? Hat hier vielleicht jemand Bescheid gesagt? Ja, da drüben der Typ an der Bar. Kann es vielleicht sein, dass das viel war? Klar, ich sag hallo und schüttel euch das Handgelenk. Euch zu sehen ist wirklich angenehm, wo bleibt mein Stammgetränk? Ich kann nur sagen, ich bin wirklich zufrieden, denn ihr werdet das Gedudel lieben und eine ruhige Kugel schieben. Ey Malte, wo bist du geblieben? Wo warst du bloß? Hast du noch nicht gemerkt, es geht die Party auch los? Wenn ich auf dem Tanzparkett kein dicken Blatt anstelle, bring ich euch trotz dessen die entspannten Raps. Lehn dich zurück, genieß die Live-Show. Wollt ihr den Namen, nämlich Mr. Stylo? Das rappende Weißbrot, leg gleich los. Ich komm mit Philipp und Buddy im Beiboot. Die Crew, die mir baut als ein Solarium. Buddy, reich mir mal bitte den Bacardi rum. Komm schon, bitte, bitte sag mir doch, wie heißt die Band, die die Party rockt? Deichkind. Toll, woher weißt du das? Hat dir vielleicht jemand Bescheid gesagt? Ja, da drüben der Typ an der Bar. Kann es vielleicht sein, dass es Buddy war? Klar, Buddy, trank die Camparis Rasanti auf der Ligalibati. Mich beflügelt ein wunderbarer Hit, der Kuyamara-Spliff, der mal etwas anders ist. Ihr hört die müden Typen, die sanftweich klingen. Komm Philipp, lass uns mal das Tanzbein schwingen. Drei Typen mit ner Marke in der völlig schrägen Nacht. Ey Philipp, warum rappst du eigentlich so? Ja, weil der Scheiß mich träge macht. In der Regel lach ich drüber, weil wir über Stil verfügen. Ich wünsch euch einen schönen Abend und viel Vergnügen. Ich frag euch, welche Kuh das Haus derbe rockt. Deichkind. Und zwar vom Dachboden bis zum Erdgeschoss. Und bist du schwer geschockt, wird Zeit, sich einzugenehmigen. Buddy, mach mal weiter, ich hab hier noch was zu erledigen. Komm schon, bitte, bitte sag mir doch, wie heißt die Band, die die Party rockt? Deichkind. Woher weißt du das? Hat dir vielleicht jemand Bescheid gesagt? Ja, da drüben der Typ an der Bar. Kann es vielleicht sein, dass es Malte war? Klar, ich bin hier am Start und bring den dicken Shit. Blicke mit dem Beat und bring gleich deine Clique mit. Ihr habt schon mitgekriegt, ich bin nur tippelig. Entspann dich, Digga. Philipp, ich bitte dich, macht euch bereit für den Maximum Chill. Den neuen Track von Malte, Buddy und Phil. Aus der Hansestadt sind ziemlich angesagt. Oh, wieso das denn jetzt? Ey Digga, was geht ab? Was glaubst du denn, wen du vor dir hast? Zieh dir den Beat rein, Mann, und dann bon voyage. Wir sind anders drauf, so wie ne Panzerfaust. Der Beat macht boom boom und dann ist alles aus. Wir brechen die Herzen der stolzesten Frauen und den fertigsten Schlag und den prolligsten Sound. Komm schon, bitte, bitte sag mir doch, wie heißt die Band, die die Party rockt? Deichkind. Toll, woher weißt du das? Hat dir vielleicht jemand Bescheid gesagt? Hat dir vielleicht jemand Bescheid gesagt? Hat dir vielleicht jemand Bescheid gesagt? Hat dir vielleicht jemand Bescheid gesagt? Das war Komm schon von Deichkind. Und wir machen direkt mit Musik weiter. Von einem Klassiker aus den 2000ern jetzt ein Klassiker aus meiner Jugend. Dürfte so 2012, 2013, glaube ich, rausgekommen sein. Hören wir jetzt gleich I'm God von Clams Casino und Imagine Heap. Also eigentlich nur von Clams Casino, hauptsächlich hergestellt aus Vocals von Imagine Heap. Und ja, ich finde, Clams Casino ist meiner Meinung nach einer der besten Hip-Hop-Producer aus den 2010ern. Und das ist so der klassische Song, der bei mir früher auf jeden Fall hoch und runter lief und der inzwischen auch auf TikTok, glaube ich, wieder ein bisschen Popularität erlangt hat. Auf jeden Fall, ja, viel Spaß bei I'm God von Clams Casino und Imagine Heap. Never have to manage. Das war I'm God von Clams Casino mit gebaut aus Vocals von Imagine Heap. In allen Bereichen des Miteinanders versuchen die radikale Rechte und der Rechtspopulismus immer weiter vorzudringen bis in die Mitte der Gesellschaft. Weniger offensichtlich oder weniger sichtbar versucht die Rechte längst auch auf architektonischem und städtebaulichem Terrain eine Hegemonie zu erringen. Entschuldigung. So deckte der Architekturtheoretiker Stefan Trübi im Jahr 2018 auf, dass die Rekonstruktion eines Teils der Frankfurter Altstadt auf die Bemühungen einer rechten Bürgerinitiative zurückging. Aber solche rechte Räume, wie Stefan Trübi sie beschreibt, entstehen nicht nur innerhalb von Rekonstruktionsbemühungen. In seinem Buch Rechte Räume, politische Essays und Gespräche verfolgt Stefan Trübi Kontinuitäten rechter architektonischer Metapolitik. Morgen am 19. November wird er dieses Buch und weitere Projekte unter diesem Titel um 19 Uhr in der ACC-Galerie Weimar vorstellen. Im folgenden Gespräch erklärt Stefan Trübi, welche Motivation hinter dem Projekt Rechte Räume steckt und inwiefern sie überhaupt politisch über Architektur sprechen lässt. Außerdem geht es darum, warum es eigentlich gar keine rechte oder linke Architektur gibt, was demgegenüber rechte Räume sind und warum sich auch linke Konzeptionen vor einer Überbetonung von Indigenität so und lokalen Identitäten hüten sollten. In der Tat begleitet mich der Begriff rechte Räume jetzt schon eine ganze Weile. Die AfD wurde bekanntlich 2013 gegründet. Ich meine, der erste Artikel zu diesem Thema rechte Räume erschien, und zwar genau unter diesem Titel, bereits 2015, spätestens 2016, meine ich mich zu erinnern. Und in diesem Artikel, der zunächst in der Zeit erschien, ging es um Räume der harten, ich möchte sagen neonazistischen Rechten, nicht nur, aber eben auch in Ostdeutschland. Und dort ging es beispielsweise um das Anwesen, das Udo Pasteurse an NPD-Politiker sich bauen ließ und ähnliche Phänomene. Im Laufe der Zeit hat sich das Thema dann erweitert um das, was üblicherweise verharmlosend als rechtspopulistische Politik oder Metapolitik bezeichnet wird. Im Jahre 2018 publizierte ich meinen ersten Artikel zum Thema Rekonstruktionsarchitekturen in diesem Zusammenhang. Und zwar erschien damals in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Artikel von mir, der versuchte darzulegen, dass die erste politische, im Sinne einer parlamentarischen Initiative für die Rekonstruktion der neuen Frankfurter Altstadt eben von rechts außen kam. Dieser Artikel führte dann doch zu einer starken Debatte in den deutschen und nicht nur deutschen Feuilletons. Ein Jahr später, 2019, erschien dann auch die gleichnamige ArchPlus-Ausgabe, die Ausgabe der Architekturzeitschrift ArchPlus, zum Thema rechte Räume, Bericht einer Europareise. In dieser Ausgabe versuchten wir deutlich zu machen, dass die Phänomene, über die wir hier zu sprechen haben, eben nicht nur sich auf Deutschland begrenzen, sondern ähnliche verwandte Phänomene lassen sich in ganz Europa und eben nicht nur in Europa, sondern auch in den USA beispielsweise festmachen. Das versuchten wir deutlich zu machen in dieser ArchPlus-Ausgabe. Und im Jahre 2020 erschien dann das gleichnamige Buch im Birkhäuser Verlag mit dem Titel Rechte Räume, politische Essays und Gespräche. In diesem Buch versuchte ich hier deutlich zu machen, dass die Tendenzen, über die wir in diesem Zusammenhang von rechte Räume zu sprechen haben, eben Tendenzen sind, die eine ganz lange Geschichte gerade auch in Deutschland beziehungsweise dem deutschsprachigen Raum haben und man hier nicht viel versteht, wenn man entsprechende Entwicklungen beispielsweise im 19. Jahrhundert, Stichwort Heimatschutzbewegung, nicht auf dem Schirm hat. Das heißt, das, was Sie mit den rechten Räumen diskutieren, so habe ich es verstanden, ist die Art und Weise, wie die extreme Rechte oder die radikale Rechte auch auf dem architektonischen oder städtebaulichen Terrain versucht, eine Hegemonie zu gewinnen, Metapolitik im Bereich der Architektur gewissermaßen. Wenn Sie diese Diskussion führen, lässt sich ja vielleicht erstmal ganz grundlegend fragen, auf welche Weise lässt sich eigentlich Architektur politisch diskutieren oder was ist eigentlich genau das Politische an der Architektur? Denn wenn man sich die Architektur selber anschaut, da gibt es ja doch oftmals das Selbstverständnis, dass man sich auf einem Terrain bewegt, das so unmittelbar weltanschaulichen Fragen doch eher enthoben ist. Richtig. In meinem Buch Rechte Räume versuche ich an einer Stelle, in einem Kapitel, fünf verschiedene Bezugspunkte zwischen Architektur und Politik deutlich zu machen. Ich versuche folgendermaßen den Sachverhalt zusammenzufassen. Und zwar erstens geht es bei allem, wenn wir uns den politischen Gehalt, wenn man so will, sich von Architektur und Stadtplanung benennen will, dann geht es zum einen darum, sich zu vergewissern, welche Motivationen Bauherrschaften jeweils hatten oder haben, wenn sie Geld zusammenkratzen, um Architektur zu realisieren. Da sind wir bei königlichen, monarchischen Auftraggebern, da sind wir aber genauso bei der Demokratie als Bauherr. Lange Rede, kurzer Sinn. Um über die politischen Motivationen hinter Gebäuden besser Bescheid zu wissen, lohnt es sich in jedem Falle, sich die Motive von Bauherrschaften, von AuftraggeberInnen, sich vor Augen zu führen. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist genauso, sich zu überlegen, welche Motivationen, welche Überlegungen haben ArchitektInnen, die an den entsprechenden Planungen beteiligt sind, bezüglich politischer Motivation, bezüglich beabsichtigter Symboliken auf den Tisch zu legen. Da betreten wir zum einen das Feld der Architekturtheorie. Es gibt eine ganz lange Geschichte von Architekturschaffenden, die sich entweder in Form von Essays oder Traktaten oder in seit jüngerer Vergangenheit auch in Form von Social Media Posts Menschen daran teilhaben lassen, sich die eigenen Motivationen zu vergewissern. Das ist der zweite Teil, eben die Beschäftigung mit den Motivationen von ArchitektInnen. Der dritte Teil ist dann etwas insofern komplexer, als es da nicht einfach nur reicht zu lesen. Und zwar geht es bei dem dritten Bezugspunkt darum, sich die Realitäten auf Baustellen sich genau vor Augen zu führen. Wenn wir beispielsweise über die Geschichte der nationalsozialistischen Architektur sprechen, drängt sich natürlich die Frage auf, in welchem Maße sind ZwangsarbeiterInnen beteiligt gewesen an der Erstellung von architektonischen und städtebaulichen Räumen. Aber das Thema der Baustellenrealität ist eben auch eines, das auch in der unmittelbaren Gegenwart ein Thema ist. Also auch hier gibt es politische Gehalte, die man berücksichtigen muss, wenn man über den Zusammenhang von Architektur und Politik spricht. Und in diesem Zusammenhang sind natürlich auch Materialentscheidungen ganz entscheidend. Woher kommen Materialien, unter welchen sozialen Bedingungen werden Materialien geschaffen, abgebaut, gefertigt etc. So viel zum dritten Teil. Der vierte Bezugspunkt zwischen Architektur und Politik ist das weite Feld der Umnutzungsgeschichte. Gibt es nur Zufälle bei architektonischen Umnutzungen oder gibt es auch Kalküle, die vielleicht an ursprüngliche Nutzungen bewusst anknüpfen sollen oder eben nicht? Und der fünfte und letzte Teil, den ich für zentral erachte, um das Verhältnis von Architektur und Politik zu verstehen, ist das ebenfalls weite Feld allgemeiner volkswirtschaftlicher Impulse. Also zum Beispiel Pendlerpauschalen oder auch Wärmepumpenentscheidungen sind politische Entscheidungen, die sehr stark entweder gefördert oder eben nicht gefördert werden in manchen Zeiten und dadurch immer auch direkt oder indirekt die Art und Weise beeinflussen, wie wir wohnen, leben, arbeiten und zur Arbeit auch kommen. So viel erstmal zu diesem Überblick, diesen fünf Punkten über das Verhältnis von Architektur und Politik. In Ihrem Buch Rechte Räume betonen Sie nun immer wieder, dass es keine rechte Architektur gibt in einem genuinen Sinne, genauso wenig wie es eine linke Architektur gibt, dass es aber eben rechte Räume gibt. Vielleicht können Sie zur Begriffsklärung das nochmal darlegen, was Sie mit rechten Räumen meinen, eben vielleicht im Gegensatz zu einer sogenannten rechten Architektur. Ja, in der Tat fällt es in den allermeisten Fällen schwer, von bestimmten Architekturstilen und Gebäuden direkt Rückschlüsse darüber anzustellen, mit welcher Ideologie diese Gebäude jeweils errichtet wurden. Natürlich, für alle Menschen, die sich mit Architekturgeschichte beschäftigen, gibt es da eine große Wahrscheinlichkeit. Aber die Erfahrung zeigt eben auch, dass bestimmte Stile, beispielsweise die Kolossalordnung oder auch Tempelmotive, da braucht es schon sehr, sehr viel Übung, um eine Wahrscheinlichkeit darüber anzustellen, in welchem politischen System diese Gebäude jeweils entstanden sind. Das ist meistens schon möglich, hier diese Wahrscheinlichkeit aufzustellen, aber es gibt eben immer einen, das Gebäude verschließt sich, der Rätselcharakter des Kunstwerks, um es adornitisch zu formulieren, verschließt sich diesen Eindeutigkeiten. Die politische Motivation hinter Gebäuden kann in den allermeisten Fällen nur diskursiv erschlossen werden. Eben mit Wissen darüber, wer diese jeweiligen Gebäude in Auftrag gab oder sie plante und baute. Insofern ist mir die Rede von rechten Räumen tatsächlich deutlich wichtiger als beispielsweise eine Rede von rechter Architektur, weil der Raumbegriff kann zweierlei bedeuten und meistens meint er eben auch eine Übereinanderlagerung dieser beiden Begriffe. Zum einen ist natürlich schon auch der Containerraum gemeint im Sinne eines abgeschlossenen Raumes, beispielsweise Einzelarchitekturen, aber Räume können auch Handlungsräume sein, relationale Räume sein, die sich durch unser Handeln eben quasi in der Zeit eröffnen. Manchmal führen diese Handlungsräume tatsächlich zu Containerräumen. Containerräume ihrerseits bieten Handlungsräume. Insofern arbeiten wir im Rahmen des Projektes Rechte Räume tatsächlich mit diesen Ambivalenzen, dieser zweifachen Raumverständnisse. Oft gibt es Überlagerungen, aber manchmal eben auch nicht. Für mich persönlich war ein Anlass, sich mit rechten Räumen auseinanderzusetzen, ein Vorstoß, den die AfD in Sachsen-Anhalt im letzten Jahr unternommen hat, auf verschiedenen Ebenen. Die AfD hat nämlich im Landtag von Sachsen-Anhalt mehrmals die Dessauer Bauhaus-Stiftung angegriffen und hat den positiven Bezug der Stadt Dessau auf das Bauhaus in Frage gestellt und kritisiert. Ein namentlicher Akteur ist da Thomas Tillschneider von der AfD, der ja gemeinhin auch dem völkischen Flügel der AfD zugerechnet wird. Ich will kurz eine Rede von dem aus dem Landtag in Sachsen-Anhalt anspielen, um deutlich zu machen, worum es da geht. Die Bauhaus-Visionäre beschränkten sich dabei nicht auf ihre Architekturideen, sondern propagierten auch gleich ein dazu passendes neues Menschenbild. So wie das Bauhaus die erdhaften Materialien, den Stein, den Backstein, das im Wald wachsende Holz verbannen wollten, so leugnete es auch die Bindung des Menschen an Grund und Boden und seine Verwurzelung in der Tradition. Die von Land zu Land und von Region zu Region unterschiedlichen Baustile sollten in einem überall gleichen, weil rein durch die Funktion definierten Bauhausstil aufgehoben werden, der deshalb auch internationaler Stil genannt wurde. Die Entortung des Menschen war erklärtes Programm und ebenso die Aufhebung von Individualität in einer amorphen Masse. Also das Bauhaus wird hier angeklagt als Teil einer Gesamtbewegung, die die Entortung und Gleichmachung des Menschen vornimmt. Das sind Aussagen, die Sie ja sicherlich auch aus anderen Kontexten kennen, wo eben die neue Rechte versucht, auf dem architektonischen Gebiet Fuß zu gewinnen. Wie würden Sie solche Aussagen denn einordnen und vor allen Dingen, wie kann und muss man vielleicht darauf reagieren? Ja, was wir eben hörten, ist ein Plagiat, um es so zu formulieren. Hier wird im Grunde neu aufgeführt, was in den 20er Jahren schon mal durchbuchstabiert wurde. Ich glaube schon, dass die Leute gebildet genug sind wie Tillschneider, um genau zu wissen, was sie da tun in ihrer verantwortungslosen Art und Weise. Auf der anderen Seite muss man leider auch sagen, dass diese Bereitschaft, das Bauhaus zu bashen, ja keineswegs nur ein Projekt der Rechten ist, sondern doch signifikante Teile der Architekturhistoriografie der letzten 10, 20, ich möchte fast sagen 30 Jahre, hat eben mit deutlich subtileren Mitteln und auch teilweise sehr guten Argumenten hier versucht, vielleicht doch mit zu großem Eifer das Bauhaus zu kritisieren und die nationalsozialistischen Aspekte, die man selbst auch am Bauhaus bei einzelnen Protagonistinnen finden konnte, doch so stark zu betonen, dass man fast manchmal den Eindruck hatte, ja, es ist völlig egal, ob man jetzt am Bauhaus war oder ein Protagonist der Stuttgarter Schule war, also damit ein Vertreter einer Architektursprache war, die doch sehr stark dieser Blut- und Boden-Ideologie zuarbeitete. Ich möchte damit sagen, natürlich ist das verantwortungslos und billig, was die AfD hier versucht. Es verfängt natürlich in Teilen der Bevölkerung auch. Aber sie tut das vor dem Hintergrund einer jahrzehntelang eingeübten Relativierung eines Unterschiedes zwischen Bauhaus und ihrer Opponenten in den 20er und 30er Jahren. Und hier, denke ich, ist ein fruchtbarer Boden der Relativierung geschaffen worden, der dann jetzt eben politisch in dieser fürchterlichen Art und Weise dann eben auch bereitet werden kann. Jetzt kann man ja sehen, rechte Konzeptionen von Architektur setzen auf eine Verwurzelung in der Tradition. Also ja, das hat auch Thomas Tilschneider hier gesagt. Das Bauhaus steht im Gegen eine Verwurzelung in bestimmten Traditionen. Und was dann sozusagen dem oftmals entgegengesetzt wird, ist dann die Tradition des Spitzdaches als eine besonders deutsche Tradition quasi. Es wird gesetzt auf Handwerkskunst und die Verwurzelung in einem Boden, der eben dann oft der lokale Boden sein soll. Und ich habe mich gefragt, was kann man dem auf einer politischen und architektonischen Ebene entgegensetzen, weil eine Kritik an gegenwärtigen Formen des Bauens ist ja durchaus angebracht. Auch Sie kritisieren zum Beispiel in Ihrem Buch neoliberale Architekturen, wo sich für mich eben die Frage aufmacht, wenn der Ist-Zustand nicht gut ist, was sozusagen hat man dann vielleicht für einen eigenen Entwurf, also was diesen rechten Räumen entgegensetzen? In meinem Buch taucht das Konzept der Fluchtlinie auf, als das ist ein zugegebenermaßen sehr abstraktes Konzept, auch architektonisches Konzept, das versucht, ein Bauen nicht der Überkodierung, der identitären Überkodierung zu pflegen, sondern ein Bauen zu pflegen, das natürlich irgendwo steht und meinetwegen auch sogar Wurzeln schlagen kann, aber gleichzeitig immer auch betont, dass etwas fliehen kann, dass der Wind von irgendwo ganz anders her wehen kann, dass eine Weltoffenheit quasi in jeder lokalen Setzung auch immer enthalten ist. Es geht also um das, was in den 80er Jahren in der Architekturtheorie mal als kritischer Regionalismus bezeichnet wurde. Ich möchte das deswegen betonen, weil in Zeiten einer drohenden Klimakatastrophe oder in Zeiten eines Bauens für den Klimawandel wir natürlich aus völlig unterschiedlicher Richtung eine Rückbesinnung auf Ortsbezogenheit, auf lokale Baumaterialien etc. finden. Wir haben seit Jahren auch ein Resultat der postkolonialen Wende, eine Rückbesinnung auf Indigenitätskonzepte. Und ich reagiere da auch teilweise vorsichtig auf solche Konzepte und vertrete auch gegenüber einer wohlmeinenden, ich sage jetzt mal linken Architektur der Ortsgebundenheit und der Verwurzelung, dass es in allen Fällen immer darum geht, tribalistische Verkürzungen eben zu verhindern und ein Architekturkonzept zu pflegen, das zwar irgendwo steht, aber gleichzeitig auch immer die Überkodierungen versucht zu verhindern und eben eine idealerweise sich dem annähernd, was man manchmal eben als Weltgesellschaft kennt. In Ihren Projekten setzen Sie sich immer wieder mit Rassismus und Antisemitismus in architektonischen und städtebaulichen Kontexten auseinander. Und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, seit dem 7. Oktober beschäftigen Sie sich auch zunehmend eben mit einem linken Antisemitismus. Es ist ja tatsächlich festzustellen, dass es seit dem 7. Oktober 2023 eine enorme Zunahme von Antisemitismus gibt und dass das leider auch eine politische Linke tangiert. Die Frage an Sie, inwiefern begegnet Ihnen dieses Problem auch in architektonischen und städteplanerischen Kontexten? Ja, da kann ich direkt an das anschließen, was ich eben sagte, eben das Indigenitätskonzepte, die bei einer israelhassenden Linken dann teilweise eben an den Start gebracht werden, unterscheiden sich manchmal kaum noch von rechten Indigenitätskonzepten aller Blut und Boden. Und die gebauten Resultate, die architektonischen Ideale dahinter sind oftmals auch nicht allzu unähnlich. Ich möchte da keine Totalitarismus-Konzepte hier stark machen, weil letzten Endes auch der Mitte nicht zu trauen ist. Aber überkodierten Indigenitätskonzepten, kommen sie von links oder von rechts außen, sind in jedem Falle zu misstrauen und sind in den allermeisten Fällen immer latent bis offen antisemitisch. Insofern gibt es hier keine einfachen Frontlinien, sondern man muss hier von Fall zu Fall die politischen Milieus genau untersuchen. Und am Ende geht es immer darum, vor Überkodierungen zu warnen. Ich hatte es schon ganz am Anfang gesagt, am 19. November werden Sie, Herr Trübi, in der ACC-Galerie Weimar einen Vortrag über rechte Räume halten. Das abschließend gefragt, was haben Sie sich für Ihren Vortrag an diesem Mittwoch, den 19.11. vorgenommen? Ja, ich versuche, wenn wir schon in Weimar sind, natürlich den Namen Paul Schulze-Naumburg in diesem Zusammenhang auch zu platzieren. Ich versuche in Weimar einen Überblick über meine Forschung zu diesem Thema zu bringen, gleichzeitig aber hier einen Ortsbezug, Stichwort Weimar, hinzubekommen und gleichzeitig eben auch auf die Entwicklungen in unseren Forschungen in den letzten 2 Jahren, Sie erwähnten ja bereits den 7. Oktober 2023, einzugehen, um hier die Komplexität der ganzen Gemengelage dann eben auch deutlich zu machen. Das war Stefan Trübi über die vorrückende Rechte in der Architektur. Morgen, wie wir gerade schon gehört haben, kann man ihn auch hören und sehen in der ACC-Galerie in Weimar. Dort hält der Professor im Rahmen des Herbstprogramms von Kunst, Spektakel und Revolution einen Vortrag über rechte Räume in der Architektur und seinem Buch, das unter diesem Titel erschienen ist. Um 19 Uhr geht es da los. Bei uns geht es jetzt erstmal weiter mit Musik, und zwar von Abra. Das ist eine Rapperin aus Atlanta, war früher sehr aktiv bei dem Awful Records Label, wo zum Beispiel auch Playboi Carti seinen Start hatte. Und ja, wir hören jetzt Fruit von Abra. Der Track ist auch schon, ja, wahrscheinlich 10 Jahre alt oder so. Ich finde, er ist aber nicht wirklich aus der Zeit gefallen und ziemlich cool. Viel Spaß mit Fruit von Abra. They say I'm Das war Fruit von Abra. Ich habe sie ja gerade als Rapperin vorgestellt. In diesem Song agiert sie eher als Sängerin. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, und der Widerhall neigt sich jetzt schon sehr stark dem Ende zu. Und an dieser Stelle würde ich euch gerne nochmal auf eine Sendung hinweisen, die man morgen auf Radio Korax hören kann, auch direkt nach dem Widerhall. Und zwar Fokus Lokal Neuwerk. Das ist eine Sendung, wo lokale Künstlerinnen vorgestellt werden. Und morgen geht es da um die Künstlerin Ulrike Jänichen. Fragen stellen statt Antworten geben. Das ist für Ulrike Jänichen ein zentrales Prinzip, sowohl in ihrer Kunst als auch in der Arbeit mit Kindern. In der Sendung spricht die Künstlerin und Illustratorin mit Ursula Kollritsch über ihre vielseitigen Projekte. Vom preisgekrönten Bilderbuch Der Zug der Fische, das bereits vor dem Krieg auf das Schicksal ukrainischer Kinder aufmerksam machte, deren Eltern im Ausland arbeiten, über ihr aktuelles Werk Von Ameisen und Menschen über den verschwundenen Ort Heuersdorf, dass persönliche Geschichten mit gesellschaftlichen, historischen und naturgeschichtlichen Linien verwebt, bis zum Gedankenflieger, einem philosophischen Projekt mit Grundschülern. Außerdem geht es um Nachhaltigkeit und das erfolgreiche Crowdfunding-Buchprojekt mit dem ermutigenden Titel »Nach kaputt kommt schöner«. Das ist aber erst morgen. Heute geht es im Programm anders weiter, und zwar werdet ihr gleich im Anschluss die Sendung »Ding Dong, der Käse ist da« hören. Da servieren euch Nico und Johanna jeden Monat eine Käseplatte voller mausiger Tracks, die ihr euch schmecken lassen könnt. Ihre Songs sind immer nach einem neuen Thema ausgewählt, und hoffentlich ist auch einer dabei, der euch genauso wenig loslässt wie sie. Also dranbleiben gleich, Ding Dong ist der Käse ist da. Vorher spiele ich jetzt nochmal einen Song als Rausschmeißer und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Hier am Mikrofon war Hannes, und der Widerhall ist jetzt zu Ende.